Jude, Jude, hörst du mich? Dann singe ich ein Lied für dich. Von 99 Judenschweine auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht, ich hasse dich? Dann singe ich ein Lied für dich. Von 99 Judenschweine und wie sie in die Hölle kommen. Judenschweine.